Leben ist in seiner Essenz Fülle. Unser Universum wurde vor 14 Milliarden Jahren aus einer unvorstellbar großen Energiequelle herausgeboren. Auch heute ist das, was wir als Nichts, als Leerraum zwischen den Objekten betrachten, angefüllt mit ruhendem Potenzial. Der renommierte Physiker Richard Feynman sagte einmal, in einem einzigen Kubikmeter unseres Weltalls existiert genug Energie, um alle Ozeane der Welt zum Kochen zu bringen. Leben ist berstende Fülle. Warum aber erfahren wir sie dann nicht alle? Weil wir noch nicht vollständig erkannt haben, wer wir wirklich sind. Solange diese existenzielle Frage nicht erfüllend in dir beantwortet wird, werden Angst und Gier deinen Blick für wahren Reichtum trüben. Vielleicht hast du nicht damit gerechnet, in einem Hörbuch über Reichtum mit der Frage nach deiner Identität konfrontiert zu werden. Doch Rüdigers und mein Anliegen ist es definitiv nicht, dich mit einem weiteren auf der Jagd nach der ersten Million Buch in die Irre zu führen. Und keine Angst, du wirst hier auch sehr viele praxisnahe Ansätze für die Sanierung und Vermehrung deines äußeren Reichtums vorfinden. Doch dieser kann dich auf Dauer nur glücklich machen, wenn du die Illusion des inneren Mangels heißt. Und hier setzt unser Buch an, an der Wurzel. Wir Menschen sind schöpferische Titanen, die sich auch nach 90.000 Jahren kognitiver Evolution immer noch wie kleinherzige, engstirnige Zwerge verhalten, die für ein paar anfassbare Dinge ihre kostbare Lebenszeit opfern, anstatt den Geist zu dehnen und die Gesetze des wahren Reichtums zu erforschen. Doch lass mich mit einigen sehr offensichtlichen Beispielen erläutern, warum ich Mangel für eine menschengemachte Illusion halte. Zum Beispiel der Mangel an Energie. Die Jagd nach und der Verbrauch von fossilen und begrenzt verfügbaren Brennstoffen hat die Erde ausgehöhlt, hat unsere grüne Lunge Wald und die blaue Atmosphäre annähernd vernichtet. Was wir spätestens seit der industriellen Revolution tun, gleicht einem kollektiven Selbstmord in Raten. Warum tun wir das? Brauchen wir wirklich Braunkohle und Erdöl? Oder gibt es andere Gründe? Angst und Gier, die verhindern, dass wir alle gemeinsam das Energiegeschenk des Weltalls nutzbar machen, das uns jeden Morgen mit seinen warmen Strahlen begrüßt. Wusstest du, dass unsere Sonne in nur 3 Stunden so viel Energie auf die Erde sendet, um damit den Jahresenergiebedarf der gesamten Weltbevölkerung abdecken zu können? Was würde geschehen, wenn alle führenden Politiker dieser Welt, die 1000 besten Wissenschaftler und die 100 größten Konzerne beschließen würden, ein Jahr lang, hochkonzentriert, gemeinsam, an der Erschließung der Sonnenenergie zu arbeiten. Nicht getrieben von Profitstreben, sondern von Hoffnung und Kreativität. Meinst du nicht, wir hätten relativ bald die Lösung? Tatsächlich haben wir sie sogar schon. Wir nutzen sie nur nicht und schon gar nicht in Einklang miteinander. Ein weiteres Beispiel. Der Mangel an Nahrung. Circa 1 Milliarde Menschen werden sich heute hungrig fühlen. Allein an diesem Tag heute werden ca. 20.000 Kinder wegen Unterernährung sterben. Warum? Weil es an Nahrung fehlt? Natürlich nicht. Laut einer Studie des Weltwirtschaftsfonds könnte die globale Landwirtschaft und Nahrungsindustrie nicht nur 7, sondern 9 bis 12 Milliarden Menschen satt machen. Das eigentliche Problem ist kein Mangel, sondern Überfluss in Form sinnloser Verschwendung von Nahrungsmitteln. Nur allein bei uns in Deutschland wandern jährlich rund 18 Millionen Tonnen Nahrung in den Müll. Wir Deutschen werfen ca. 300 Kilo genießbare Nahrungsmittel weg pro Sekunde. Von den 60 Millionen in Deutschland pro Jahr gezüchteten Schweinen werden 15 Millionen weggeworfen. Einfach weggeworfen. Warum wird Nahrung nicht fair verteilt? Wieder wegen Angst und Gier. Noch ein Beispiel. Der Mangel an Geld. Kennst du das Gefühl, nicht genug Geld zu haben? So wie viele wertvolle Ideen schaffen es nicht in die Verwirklichung, weil es scheinbar an den benötigten Finanzen fehlt? Doch ist das wirklich so? Nein, Geld ist nur sehr ungleich verteilt und wird von vielen Menschen völlig sinnlos gehortet. Laut Oxfam besitzen die 62 reichsten Menschen so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. Der Vermögensoberklasse, das sind Menschen mit einem Netto-Geldvermögen von über 29.200 Euro, gehören weltweit nur 420 Millionen Menschen an. Das sind nur ca. 10% der gewerbsträchtigen Gesamtbevölkerung. Aber diese Menschen verfügen über 80% des gesamten globalen Vermögens. Das auf Sparkonten festgefahrene Privatvermögen der gesamten Weltbevölkerung würde ausreichen, um dreimal alle Staatsschulden dieser Welt zu tilgen. Warum fließt das Geld nicht frei und fair und nutzbringend zum Aufbau wundervoller Projekte? Wegen Angst und Gier. Und zum Schluss noch der Mangel an Liebe. Die positive Psychologie macht stabile und erfüllte Beziehungen als die zentrale Säule eines glücklichen und gesunden Lebens aus. Freundliche Zuwendung, soziale Sicherheit, Unterstützung, anregende Gespräche, heilsame Berührung, ermutigende Komplimente, all das kostet nichts. Wir leben im Zeitalter der technologischen und medialen Vernetzung. Niemand von uns müsste allein leben. Jeder von uns kann theoretisch jeden seiner 7,5 Milliarden Artgenossen erreichen. Doch wie viele Menschen werden heute dennoch einen Mangel an Liebe erfahren und einsam zu Bett gehen? Kriegst du den Punkt? Mangel ist einfach nicht real, doch seine Illusion kann sich ohne Zweifel sehr wirklich anfühlen. Ein durch Mangel getrübtes Bewusstsein ist nicht mehr kreativ. Es verkrampft in Angst und in Gier. Es verleitet dich und mich und uns zu würdelosen Handlungen, die bewusst oder unbewusst unsere Würde verletzen und unsere wahre Größe vor uns selbst verschleiern.